Abschnitt 10 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 2. Ellen sah abermals eine Gelegenheit zu einem Komplimente, einem sehr zierlichen Komplimente, diesmal in Gestalt einer Schlinge. »Sie können mir die größte Gefälligkeit erweisen«, sagte er, »indem Sie mir zur Verschönerung meiner Anlagen behilflich sind.« »Mein Himmel, wie das?« frug Miss Milroy unschuldig. Ellen zog die Schlinge fest zu, indem er sagte, »indem Sie mich auf Ihrem Morgenspaziergange mitnehmen, Miss Milroy.« Er sprach, lächelte und bot seinen Arm. Sie sah ihrerseits die Gelegenheit zum Kokettieren. Sie legte ihre Hand in seinen Arm, errötete, zögerte und zog dieselbe plötzlich wieder zurück. »Ich glaube nicht, dass es ganz recht ist, Mr. Armadale«, sagte sie, sich mit der größten Aufmerksamkeit mit ihren Blumen beschäftigend. »Sollten wir nicht irgendeine ältere Dame hier bei uns haben? Ist es nicht unpassend für mich, Ihren Arm anzunehmen, bis ich Sie ein wenig besser kenne? Ich bin dies zu fragen genötigt, weil ich so wenig Anweisung gehabt habe. Ich habe so wenig von der Gesellschaft gesehen. Ein Freund meines Papas sagte einmal, ich sei zu dreist für mein Alter. Was meinen Sie?« »Ich denke, es ist ein Glück, dass der Freund Ihres Papas jetzt nicht hier ist«, antwortete Ellen. »Ich würde jedenfalls Streit mit ihm anfangen. Was die Gesellschaft betrifft, Miss Milroy, so weiß niemand weniger von derselben als ich. Doch wenn wir hier eine ältere Dame bei uns hätten, so muss ich meines Teils gestehen, dass sie mir außerordentlich im Wege sein würde.« »Wollen Sie nicht?« schloss Ellen, indem er bittend noch einmal seinen Arm anbot. »Bitte.« Miss Milroy blickte seitwärts von ihren Blumen zu ihm hinauf. »Sie sind ebenso schlimm wie der Gärtner, Mr. Armadale.« Unschlüssig und fast zitternd ließ sie ihre Augen wieder zu Boden sinken. »Ich bin überzeugt, dass es Unrecht ist«, sagte sie und nahm unverzüglich und ohne das geringe Zögern seinen Arm. Jung, froh und glücklich schritten sie zusammen über den Rasen des Geheges, während der helle Sonnenschein des Sommermorgens auf ihren blumigen Pfad fiel. »Und wohin gehen wir jetzt?« frug Ellen. »Nach einem anderen Garten?« Sie lachte fröhlich. »Wie außerordentlich sonderbar von Ihnen, Mr. Armadale, dies nicht zu wissen, da es doch alles Ihnen gehört. Sehen Sie Thorpe Ambrose wirklich heute Morgen zum ersten Male? Wie unbeschreiblich seltsam dies Ihnen erscheinen muss. Nein, nein, machen Sie mir für jetzt keine Komplimente mehr. Sie könnten mir sonst den Kopf verdrehen.« »Wir haben die alte Dame nicht bei uns und ich muss mich wirklich in Acht nehmen. Lassen Sie mich nützlich sein und Ihnen alles über Ihre eigenen Anlagen erzählen. Wir gehen jetzt zu jenem kleinen Pförtchen hinaus und dann über eine Naturbrücke und dann um die Ecke der Baumanlagen. Wohin wohl?« »Dorthin, wo ich wohne, Mr. Armadale, nach dem reizenden kleinen Häuschen, das Sie dem Papa vermietet haben.« »Oh, wenn Sie wüssten, wie glücklich wir uns schätzen, die Wohnung zu bekommen.« Sie schwieg, sah zu ihrem Gefährten auf und hielt dadurch ein abermaliges Kompliment zurück, das dem unverbesserlichen Ellen eben auf den Lippen schwebte. »Ich werde Ihren Arm loslassen, wenn Sie es sagen«, rief sie kokettierend. »Aber wir waren wirklich glücklich, das Häuschen zu erlangen, Mr. Armadale. Der Papa sagte an dem Tage, da wir einzogen, dass wir Ihnen große Dankbarkeit schuldig seien. Und ich sagte noch vor einer Woche dasselbe.« »Sie, Miss Milroy«, rief Ellen aus. »Ja, es überrascht Sie vielleicht, dies zu hören, aber wenn Sie dem Papa nicht das Häuschen vermietet hätten, so glaube ich, hätte ich die Schmach und den Jammer zu erleiden gehabt, dass man mich in die Schule sandte.« Ellen erinnerte sich des halben Krontalers, den er auf dem Kajütentische seiner Yacht hatte kreiseln lassen. »Wenn sie wüsste, dass ich gewissermaßen das Los darüber entscheiden ließ«, dachte er schuldbewusst. Das momentane Schweigen ihres Gefährten missdeutend fuhr Miss Milroy fort. Sie werden wahrscheinlich nicht begreifen, warum mir so sehr davor grausen sollte, in eine Schule geschickt zu werden. Wäre ich in früher Jugend, ich meine in dem Alter, in dem die meisten Kinder in die Schule gehen, nach einer Schule gesandt worden, so würde ich mir jetzt nichts daraus gemacht haben. Aber ich hatte zu jener Zeit keine Gelegenheit dazu. Es war dies die Zeit der Krankheit meiner Mama und der unglücklichen Spekulationen meines Papas. Und da der Papa niemand hatte, der ihn trösten konnte, blieb ich natürlich bei ihm zu Hause. Sie brauchen nicht zu lachen. Ich war von einigem Nutzen, das kann ich Ihnen versichern. Ich half dem Papa durch seine Sorgen hindurch, indem ich nach Tische auf seinem Schoße saß und ihn bat, mir von all den außerordentlichen Leuten zu erzählen, die er gekannt, als er in der weiten Welt umhergereist. Ohne meine Unterhaltung des Abends und seine Uhr am Tage? Seine Uhr? Wiederholte Ellen. Ja, ich hätte es Ihnen sagen sollen. Der Papa ist nämlich ein erstaunliches Genie in der Mechanik. Sie werden dasselbe sagen, wenn Sie seine große Stehuhr sehen. Sie ist nach dem Modell der berühmten Uhr zu Straßburg gebaut, ohne natürlich deren Größe zu erreichen. Denken Sie nur, er fing dieselbe an, als ich 8 Jahre alt war und sie war an meinem letzten Geburtstag, wo ich doch 16 ward, noch nicht vollendet. Einige unserer Bekannten waren ganz erstaunt darüber, dass er eine solche Beschäftigung aufnahm, als seine Sorgen anfingen. Aber der Papa klärte sie hierüber sehr schnell auf. Er erinnerte sie daran, dass Louis der 16. die Uhrmacherei anfing, als seine Leiden begannen. Und dann fühlte sich jeder völlig zufriedengestellt. Sie schwieg plötzlich und wechselte verlegen die Farbe. »Oh, Mr. Armadale«, sagte sie diesmal in ungekünstelter Verwirrung, »hier geht meine unglückselige Zunge schon wieder mit mir durch. Ich plaudere schon mit Ihnen, wie wenn ich Sie seit Jahren gekannt hätte. Dies ist es, was Papas Freund meinte, als er sagte, meine Manieren seien zu dreist. Es ist vollkommen wahr. Ich habe eine schreckliche Art und Weise vertraut, mit den Leuten zu reden, wenn...« Sie legte ihrer Zunge plötzlich den Zaum an, da sie auf dem Punkte war, mit den Worten zu schließen. »Wenn Sie mir gefallen.« »Nein, nein, bitte fahren Sie fort«, bat Ellen. »Es ist auch mein Fehler, leicht vertraut zu werden. Überdies müssen wir ja vertraut miteinander werden. Wir sind so nahe Nachbarn. Ich bin ein ziemlich unkultivierter Bursche und ich weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll, was ich Ihnen sagen wollte.« Aber ich wünsche, dass Ihr Häuschen gemütlich und freundschaftlich mit meinem großen Hause und mein großes Haus gemütlich und freundschaftlich mit Ihrem Häuschen verkehrt. Da haben Sie, was ich meine. Fahren Sie fort, Miss Milroy, bitte fahren Sie fort. Sie lächelte und zögerte. »Ich erinnere mich nicht recht, wo ich war«, erwiderte sie. »Oh, jetzt erinnere ich mich, dass ich Ihnen etwas zu erzählen hatte.« »Dies kommt davon, dass ich Ihren Arm annahm, Mr. Armadale. Wenn Sie nur da rein willigen wollten, dass wir getrennt gingen, so würde ich viel besser von der Stelle kommen. Sie wollen es nicht? Nun, wollen Sie mir dann sagen, was ich Ihnen zu sagen wünschte? Wo war ich, ehe ich zu den Sorgen des Papas und seiner Uhr abschweifte?« »In der Schule«, erwiderte Ellen nach einer erstaunlichen Anstrengung des Gedächtnisses. »Nicht in der Schule, meinten Sie«, sagte Miss Milroy, »und dies alles durch Sie. Jetzt kann ich wieder fortfahren, und das ist ein großer Trost. Ich spreche völlig im Ernste, Mr. Armadale, wenn ich sage, dass ich zur Schule geschickt worden wäre, falls Sie zu Papas Anfrage wegen des Häuschens Nein gesagt hätten. Die Sache ereignete sich folgendermaßen.« Als wir einzuziehen anfingen, hatte Mrs. Blanca die große Freundlichkeit, uns sagen zu lassen, dass uns ihre Dienerschaft zur Verfügung stehe, wenn wir der Hilfe bedürften. Papa und ich konnten hierauf nicht umhin, ihr unsere Aufwartung zu machen und ihr zu danken. Wir sahen Mrs. Blanket und Miss Blanket. Mrs. Blanket war außerordentlich liebenswürdig und Miss sah in ihren Trauerkleidern reizend aus. Ich bin überzeugt, dass sie sie bewundern. Sie ist groß und schlank und blass und anmutig in ihren Manieren. Ganz ihre Vorstellung von Schönheit, wie ich mir denke. »Nicht im Geringsten«, versetzte Ellen. »Meine Vorstellung von Schönheit ist in diesem Augenblick...« Miss Milroy sah es kommen und zog augenblicklich ihre Hand von seinem Arme zurück. »Ich wollte sagen, ich habe weder Mrs. Blanchard noch ihre Nichte je gesehen«, fügte Alan sich eiligst verbessernd hinzu. Miss Milroy ließ Gnade für recht ergehen und legte ihre Hand wieder in seinen Arm. »Wie sonderbar, dass Sie sie nie gesehen haben«, fuhr sie fort. »Sie sind für alle und alles in Thorpe Ambrose ein Fremder.« Nun, nachdem Miss Blanchard und ich ein Weilchen dagesessen und miteinander geplaudert hatten, hörte ich Mrs. Blanchard meinen Namen aussprechen und hielt sofort den Atem an. Sie frug den Papa, ob meine Erziehung vollendet sei. Der Papa kam augenblicklich mit seiner großen Not zum Vorschein. Meine alte Erzieherin, müssen Sie wissen, hatte uns kurz vor unserem Hierherkommen verlassen, um sich zu verheiraten, und es konnte uns niemand unter unseren Bekannten eine neue empfehlen, deren Forderungen nicht zu hoch für uns waren. Ich habe von Leuten, die die Sache besser verstehen als ich, gehört, dass das Annoncieren eine riskante Sache sei, Mrs. Blanchard, sagte der Papa. »Bei Mrs. Milroys schlechter Gesundheit fällt diese ganze Sorge mir anheim, und ich vermute, ich werde mein kleines Mädchen schließlich in eine Schule zu senden genötigt sein. Ist Ihnen zufällig eine Schule bekannt, die den Mitteln eines armen Mannes entsprechen würde?« Mrs. Blanchard schüttelte den Kopf. »Ich hätte sie auf der Stelle küssen mögen.« »Meine Erfahrungen, Major Milroy«, sagte dieser wahre Engel von einer Frau, »stimmen mich zugunsten des Annoncierens. Wir fanden die Erzieherin meiner Nichte durch eine Annonce, und Sie können sich ihren Wert für uns vorstellen, wenn ich Ihnen sage, dass sie über 10 Jahre in unserer Familie blieb. Ich hätte auf die Knie sinken und Mrs. Blanchard danken mögen, und es nimmt mich bloß Wunder, dass ich es nicht tat.« Der Papa war frappiert, das sah ich sehr wohl, und er erwähnte der Sache auf dem Heimwege. »Obgleich ich lange außerhalb der großen Welt gelebt habe«, sagte er, »erkenne ich doch eine feine Frau und eine verständige Frau, so wie ich sie nur sehe, mein Kind. Mrs. Blankets Erfahrung lässt mich das Annoncieren in einem neuen Lichte erblicken. Ich muss mir's überlegen.« Nunmehr hat er sich es überlegt, und ich weiß, obgleich er es mir nicht offen bekannt, dass er schon gestern Abend den Entschluss gefasst hat, zu annoncieren. »Wenn also der Papa Ihnen dafür dankt, dass Sie ihm das Häuschen vermietet haben, so danke ich Ihnen ebenfalls. Ohne Sie würden wir nie die Bekanntschaft der lieben Mrs. Blanchard gemacht haben, und ohne die liebe Mrs. Blanchard wäre ich in die Schule geschickt worden.« Ehe Ellen noch etwas erwidern konnte, kamen sie um die Ecke der Baumanlagen und standen vor dem Häuschen. Eine Schilderung desselben ist unnötig. Es war das typische Häuschen, wie wir es aus unserem ersten Zeichenunterricht kennen, mit dem hübschen Strohdach, den üppigen Schlinggewächsen, den bescheidenen Gitterfenstern, dem Portikus von Baumästen und dem geflochtenen Vogelkäfig. »Ist es nicht reizend?«, sagte Miss Milroy. »Bitte kommen Sie herein.« »Darf ich? Wird der Major es nicht zu früh finden?« »Ob es früh oder spät sei, ich weiß gewiss, dass der Papa sich sehr freuen wird, Sie zu sehen.« Sie ging munter auf dem Gartenpfade voran und öffnete die Tür des Wohnzimmers. Wie Alan ihr in das kleine Zimmer folgte, sah er an der abgelegenen Seite desselben allein an einem altmodischen Schreibtische einen Herrn sitzen, der seinem Gaste den Rücken zuwandte. »Papa, eine Überraschung für dich«, sagte Miss Milroy, ihn von seiner Beschäftigung abziehend. »Mr. Armadale ist in Thorpe Ambrose anbelangt, und ich habe ihn zu dir gebracht.« Der Major wandte sich schnell und erstaunt um, stand auf, war einen Augenblick völlig verblüfft, erholte sich jedoch augenblicklich von seinem Erstaunen und näherte sich mit gastfreundlich ausgestreckter Hand, um seinen jungen Hauswirt zu begrüßen. Ein Mann von größerer Welterfahrung und schärferer Beobachtungsgabe als Alan besaß, würde Major Milroys Lebensgeschichte sofort in dessen Gesichte gelesen haben. Die Familiensorgen, die ihn getroffen, verrieten sich sogleich, als er sich von seinem Sessel erhob, in seiner gebeugten Gestalt und seinen bleichen, tief gefurchten Wangen. Die Wirkung einer und derselben einförmigen Beschäftigung und fortwährender einförmiger Gedankenrichtung machte sich zunächst in der schweren träumerischen Selbstversunkenheit seines Wesens fühlbar, während seine Tochter zu ihm sprach. Und im nächsten Augenblicke, wie er sich aufraffte, um seinen Gast willkommen zu heißen, ward seine Selbstoffenbarung vollständig, denn in diesem Augenblicke flackerte in den müden Augen des Majors ein matter Strahl seines glücklichen Jugendgeistes auf, in dem schweren und träumerischen Wesen des Majors zeigte sich eine Veränderung, die in unverkennbarer Weise gesellschaftliche Vorzüge und Talente andeutete, die er sich in keiner unedlen sozialen Schule angeeignet hatte. Ein Mann, der in seiner mechanischen Beschäftigung eine geduldige Zuflucht vor seinen Leiden gesucht, ein Mann, der nur von Zeit zu Zeit sich selber entrissen ward und sich wieder als das erkannte, was er einst gewesen. So stand Major Milroy jetzt an dem ersten Morgen ihrer Bekanntschaft vor Ellen. Eine Bekanntschaft, die ein Ereignis in Ellens Leben zu bilden bestimmt war. »Ich freue mich von Herzen, Sie zu sehen, Mr. Armadale«, sagte er in jenem ruhigen, klanglosen Ton, der meistens den Leuten eigen ist, deren Beschäftigungen einsam und einförmig sind. »Sie haben mir bereits eine große Güte erzeigt, indem Sie mich als Ihren Mietsmann annahmen, und Sie erweisen mir jetzt durch diesen freundschaftlichen Besuch eine zweite. Falls Sie nicht bereits gefrühstückt haben, gestatten Sie mir meinerseits, alle Zeremonien beiseite zu lassen« und Ihnen einen Platz an unserem kleinen Tische anzubieten. »Mit dem größten Vergnügen, Major Milroy, wenn ich nicht im Wege bin«, erwiderte Allen über den ihm zuteil werdenden Empfang entzückt. »Ich habe mit Bedauern von Miss Milroy gehört, dass Mrs. Milroy leidend ist. Mein unerwartetes Hiersein, der Anblick eines fremden Gesichts, dürfte Sie vielleicht...« »Ich begreife Ihr Zögern, Mr. Armadale«, sagte der Major, »doch ist dasselbe ganz unnötig. Mrs. Milroys Leiden fesselt sie durchaus an ihr Zimmer. Haben wir alles auf dem Tische, dessen wir bedürfen, mein Kind?« frug er plötzlich der Unterhaltung eine andere Wendung gebend, so dass ein schärferer Beobachter als Ellen unfehlbar gemerkt haben würde, dass der Gegenstand ein unangenehmer für ihn sei. »Willst du herkommen und den Tee besorgen?« Miss Milroys Aufmerksamkeit schien anderweitig in Anspruch genommen, sie gab keine Antwort. Während ihr Vater und Ellen Höflichkeiten miteinander ausgetauscht hatte, sie den Schreibtisch geordnet und mit der ungezügelten Neugier eines verzogenen Kindes die verschiedenen zerstreut auf demselben umherliegenden Papiere untersucht. In dem Augenblicke, nachdem der Major zu ihr gesprochen, entdeckte sie zwischen den Löschpapierblättern der Schreibmappe versteckt ein Stückchen Papier, riss dasselbe heraus, betrachtete es und wandte sich schnell mit einem Ausrufe der Überraschung um. »Täuschen mich meine Augen, Papa?« frug sie. »Oder warst du wirklich mit dieser Annonce hier beschäftigt, als ich hereinkam?« »Ich hatte dieselbe soeben geschrieben«, antwortete der Vater, »aber mein Kind, Mr. Armadale, ist hier. Wir warten aufs Frühstück.« »Mr. Armadale weiß die ganze Geschichte«, erwiderte Miss Milroy, »ich habe sie ihm im Garten erzählt.« »Oh ja«, sagte Allen, »bitte betrachten Sie mich nicht als einen fremden Major. Es handelt sich um die Erzieherin. Ich habe in einer indirekten Weise ebenfalls etwas mit der Sache zu schaffen.« Major Milroy lächelte. Doch ehe er noch etwas entgegnen konnte, wandte seine Tochter, die inzwischen die Annonce gelesen, sich zum zweiten Male eifrig zu ihm. »Oh, Papa«, sagte sie, »hier ist etwas, das mir gar nicht gefällt. Warum gibst du die Anfangsbuchstaben der Großmama an? Warum sagst du, man solle an das Haus der Großmama in London adressieren?« »Mein liebes Kind, deine Mutter kann in dieser Sache gar nichts tun, wie du weißt. Und was mich betrifft, so tauge ich nicht im geringsten dazu, fremde Damen über ihren Charakter und ihre Befähigung auszuforschen. Deine Großmama ist am Orte, sie ist die geeignete Person, um die Briefe entgegenzunehmen und alle notwendigen Erkundigungen einzuziehen.« »Aber ich wünsche, die Briefe selbst zu sehen«, sagte das verzogene Kind. »Einige derselben werden sicherlich sehr amüsant sein.« »Ich mache Ihnen keine Entschuldigungen wegen dieses außerordentlich unzeremoniösen Empfangs, Mr. Armadale«, sagte der Major mit drolligem und ruhigem Humor zu Ellen. Derselbe mag Ihnen als eine nützliche Warnung dienen, dass Sie, wenn Sie sich einmal verheiraten und eine Tochter haben, nicht gleich mir damit anfangen, derselben Ihren Willen zu lassen. Ellen lachte und Miss Milroy fuhr hartnäckig fort. Überdies, sagte sie, möchte ich in der Wahl der Briefe behülflich sein, die wir beantworten wollen. Ich denke doch, dass ich in der Wahl meiner eigenen Erzieherin ein Wort mitzureden habe. Warum sagst du nicht, dass sie die Briefe hierher senden sollen, nach dem Postamte oder zum Papierhändler oder wohin du sonst willst? »Nachdem du und ich die Briefe gelesen haben, können wir diejenigen, die wir vorziehen, der Großmama zusenden und sie kann dann alle ihre Fragen tun und die beste Gouvernante aussuchen, ohne dass ich ganz im Dunkeln darüber bleibe, was ich ganz unmenschlich finden würde. Sie nicht auch, Mr. Armadale? Lass mich die Adresse ändern, Papa. Bitte, lieber Papa.« »Wir werden kein Frühstück erhalten, Mr. Armadale, wenn ich nicht Ja sage,« meinte der Major gutmütig. »Tue, was du willst, mein Kind,« fügte er zu seiner Tochter gewendet hinzu. »Solange schließlich deine Großmama die Sache für uns ordnet, ist alles Übrige von geringer Bedeutung.« Miss Milroy nahm die Feder ihres Vaters, strich mit derselben die letzte Zeile der Annonce durch und schrieb die veränderte Adresse mit eigener Hand folgendermaßen. Man adressiere an das Postamt zu Thorpe Ambrose, Norfolk. So, sagte sie, geschäftig ihren Platz am Frühstückstische einnehmend, jetzt mag die Annonce nach London wandern und falls eine Gouvernante danach kommt, oh Papa, wer wird sie nur sein? Tee oder Kaffee, Mr. Armadale? Ich schäme mich wirklich, dass ich sie so lange warten ließ, aber es ist ein solcher Trost, fügte sie schelmisch hinzu, sich vor dem Frühstück alle Geschäfte vom Halse geschafft zu haben. Vater, Tochter und Gast setzten sich gesellig um den kleinen runden Tisch, bereits die besten Nachbarn und die besten Freunde. 3 Tage später schaffte einer der Londoner Zeitungsjungen sich ebenfalls vor dem Frühstück sein Geschäft vom Halse. Sein Bezirk war Diana Street, Pimlico, und die letzte seiner Morgenzeitungen war die, welche er an der Tür von Mrs. Oldershaws Hause abgab. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 11. Oktober 2023.